Wahrhaftig, sie versteht's, man sagt, sie halte ihrem Manne das Körbchen und den anderen. Was haben Sie denn da mit Ihren Fingern vor? Geschickt, weil sie nicht systematisch genug verfuhren. Vielleicht auch, weil die Dezemvirn sich verloren glaubten, wenn es nur eine Woche Männer gegeben hätte, die man mehr fürchtete als sie selber. Antediluvianen machen. Sehe es nicht ungern, wenn wir wieder auf alle Vieren krechen. Damit uns der Advokat von Arras nach der Mechanik des Genfer Uhrmachers Palmiten, Schulbänke und einen Herrgott erfände. Revolution ist in das Stadium der Reorganisation gelangt. Die Revolution muss aufhören und die Republik muss anfangen. Die Staatsform muss ein durchsichtiges Gewand sein, das sich dicht an den Leib des Volkes schmiegt. Wir werden den Leuten, welche manche über die nackten Schultern der allerliebsten Sünderin Frankreich den Nonnenschleier werfen wollen, auf die Finger schlagen. Wir wollen nackte Götterbeamtinnen, olympische Spiele und melodische Lippen. Venus müssen statt der Heiligen Marat und Chalier die Türsteher der Republik werden. Du wirst den Angriff im Konvent machen. Ich werde, du wirst, er wird. Wenn wir bis dahin noch leben, sagen die alten Weiber, nach einer Stunde werden 60 Minuten verflossen sein. Was soll das hier? Nicht wahr, mein Junge? Das versteht sich von selbst. Oh, oh, es versteht sich alles von selbst. Wir sollten aber alle die schönen Dinge ins Werk setzen. Wir und die ehrlichen Leute. Das und dazwischen ist ein langes Wort. Es hält uns ein wenig weit auseinander. Die Strecke ist lang. Die Ehrlichkeit verliert den Atem, ehe wir zusammenkommen. Wenn du das meinst, Kampf begonnen. Die Leute waren mir zuwider. Ich konnte dergleichen gespreizte Kanone nie ansehen, ohne ihnen einen Tritt zu geben. Sie reisen mich mit ihrer Politik noch auf. Der Freiheit ist noch nicht gegossen. Ihr Ofen glüht, wir alle können uns die Finger dabei verbrennen. So primatile, du warnstichiger Sünder. goldenen Apfel. Du! Schultert dein Gewand, nacht in die Sonne, schleut dich dann den Ast. In jede Runze deines Leibes nistet Unmut. Seht ihr, wie saß das Ruhr auf dem Stein in der Sonne und warnte mich? Seht ihr, denn wir haben kein Holz. Deine Feinde vor schlägen. Aber, Volk, deine Streiche dürfen deinen eigenen Leib nicht verwunden. Du mordest dich selbst in deinem Grimm. Du kannst nur durch deine eigene Kraft fallen. Das wissen deine Feinde. Deine Gesetzgeber wachen, ihre Augen sind untrübbar. Deine Hände sind unentrinnbar. Soldat des Himmels. Und kannst du das Leben nicht ebenso gut mit ansehen als dein lieber Herrgott, so halte dir dein Schnupftuch vor die Augen. Du leugnest die Tugend. Das Laster. Es gibt nur Epikureer, und zwar Probe und Feinde. Das ist der einzige Unterschied, den ich zwischen den Menschen herausbringen kann. Nicht wahr, unbestechlicher, es ist grausam, dir die Absätze so von den Schuhen zu treten. Der Revolution an Zügel halten wie ein Kuh. Kutscher seine dressierten Gäule. Sie werden Kraft genug haben, ihn vom Brett und Luzionsplatz zu schleifen. Mir die Absätze von den Schuhen treten. Er muss weg. Wer da im Finstern? Kennst du meine Stimme? Ach du, Saint-Just, eben hing dein Tor weg. Ich traf ihn unterwegs im Palais Royal. Er machte seine revolutionäre Stirn und sprach in Epigrammen. Er duzte sich mit den ohne Hosen. Die Grisetten liefen hinter seinen Waden drein. Und die Leute blieben stehen und zischelten sich in die Ohren, was er gesagt hatte. Willst du noch länger zaudern? Was wollt ihr tun? Wir müssen ihn in seiner Waffenrüstung beisetzen und seine Pferde und Sklaven auf seinem Grabhügel schlachten. Lacroix, ein ausgemachter Spitzbub. Herodes Echelle, ein schöner Kopf. Er muss nicht gewischt, verliebt an mir. Und er, was macht dich all dies? Dieser Blutmessias Robespierre auf seinen Kalvarienberge zwischen den beiden Schächern Couteau und Collot, auf dem er opfert und nicht geopfert wird. Sollte man glauben, dass der saubere Frack des Messias das Leichenhemd Frankreichs ist und dass seine dünnen auf der Tribüne herumzuckenden Finger Guillotinenmesser sind? Also auch du, Camille. Es wird Ihnen! Hast du die Anklage bereit? Ich brauche nur durchzuführen. Die Fälscher geben das Heil und die Fremden den Apfel ab. Sie sterben an der Mahlzeit. Ich gebe dir mein Wort. Was? Morgen? Keinen langen Todeskampf. Ich bin empfindlich seit einigen Tagen. Es ist mich, wenn sie nicht alles, alles in hölzernen Kopien bekommen, verzettelt in Theatern, Konzerten und Kunstausstellungen. So haben sie weder Augen noch Ohren dafür. Fehlt eine Oper, welche das Schweben und Senken im menschlichen Leben wiedergibt, wie eine Tonpfeife mit Wasser die Nachtigall. Die Kunst setzt die Leute aus dem Theater auf die Gasse. Erbärmliche Wirklichkeit. Sie vergessen ihren Herrgott über seinen schlechten Kopisten. Von der Schöpfung, die glühend, brausend, sehen sie nichts. Und die Künstler gehen mit der Natur um. Wie David, der im September die Gemordete kaltblütig zeichnete und sagte: Ich erhasche die letzten Zuckungen des Lebens in diesen Bösewichtern. Was sagst du, Lucy? Was hast du? Der Wohlfahrtsausschuss hat meine Verhaftung beschlossen. Das ist nicht möglich. Er hat mir einen Zufluchtsort angeboten. Sie wollen meinen Kopf. Keinetwegen. Ich bin der Hudeleien überdrüssig. Mögen Sie ihn nehmen. Was liegt daran? Ich werde mit Mut zu sterben wissen. Das ist leichter als zu leben. Noch ist es Zeit. Unmöglich. Aber ich hätte nicht gedacht. Deine Trägheit. Ich bin nicht träge, aber müde. Meine Sohlen trennen mich. Wo gehst du hin? Ja, wer das wüsste. Im Ernst, wohin? Spazieren, mein Junge, spazieren. Ach, thank you. Thank you.